Was wäre gewesen, wenn Luschin es wirklich drauf angelegt hätte, begann er, ohne Sonja anzublicken. So hätte er sie doch ins Gefängnis gebracht, wenn nicht Lebesjetnikow und ich zufällig da gewesen wären. Nicht wahr? Ja, antwortete sie mit schwacher Stimme. Ja, wiederholte sie zerstreut und voller Unruhe. Aber ich hätte ja tatsächlich verhindert sein können. Und Lebesjetnikow kam wirklich auch ganz zufällig hinzu. Sonja schwieg. Nun, und wenn Sie ins Gefängnis gekommen wären, was dann? Erinnern Sie sich, was ich gestern sagte? Sie antwortete wieder nicht. Raskolnikow wartete eine Weile. Ich dachte, Sie würden wieder ausrufen, ach, sprechen Sie nicht so, so hören Sie doch auf. Raskolnikow lachte, aber irgendwie angestrengt. Was? Sie schweigen wieder? Fragte er nach einer Weile. Man muss doch über etwas reden. Zum Beispiel würde es mich interessieren zu erfahren, wie Sie jetzt eine bestimmte Frage, wie Lebesjetnikow sagt, lösen würden. Es war, als verlöre er den Faden. Nein, wirklich, ich spreche in allem Ernst. Stellen Sie sich vor, Sonja, Sie hätten alle Absichten Luschins im Voraus gewusst. Das heißt, Sie hätten gewusst, dass dadurch Katharina Iwanowna und auch die Kinder völlig zugrunde gehen würden. Und Sie ebenfalls. Poletschka auch. Denn ihr steht derselbe Weg bevor. Nun also, wenn Sie nun plötzlich über alles zu entscheiden hätten, soll er oder soll jene am Leben bleiben? Das heißt, soll Luschin am Leben bleiben und Gemeinheiten begehen dürfen oder soll Katharina Iwanowna zugrunde gehen? Wie würden Sie dann entscheiden, wer von den beiden sterben sollte? Sonja, ich frage Sie. Sonja blickte Raskolnikow unruhig an. Sie hörte etwas Besonderes aus dieser unsicheren und irgendwie von Weitem sich heranschleichenden Rede. »Ich hatte schon so ein Vorgefühl, dass Sie so etwas fragen würden«, sagte sie und sah ihn forschend an. »Gut, meinetwegen. Aber wie würden Sie entscheiden?« »Warum stellen Sie eine Frage, die nicht zu beantworten ist?« sagte Sonja angewidert. »Also ist es besser, dass Luschin weiterlebt und Gemeinheiten begeht. Auch dies haben Sie nicht gewagt zu entscheiden.«